Mischlinge, das hat man jetzt bewiesen. Doch dass uns das zusammenschweißt, darauf darf man nicht schließen. Wir sind alle Verwandte, aber leider sehr entfernte. Es brachte mir nur Ärger, als ich andere lieben lernte. Unsere Gemeinsamkeiten, zu groß sind unsere Ansprüche, durch die wir uns verstreiten. Wir sind alle Mischlinge, aber von anderer Mischung. Diese Lehre hilft uns gegen Nazi-Muff und bringt Erfrischung. Bleibt noch zu sagen, schützt die letzten Indigenen, die jetzt noch nicht entdeckt sind, denen sie bald das Leben nehmen. Zum Schluss bleibt noch zu sagen, schützt die letzten Indigenen, die jetzt noch nicht entdeckt sind, denen sie bald das Leben nehmen. Bleibt noch zu sagen, schützt die letzten Indigenen, die jetzt noch nicht entdeckt sind, denen sie bald das Leben nehmen. Zum Schluss bleibt noch zu sagen, schützt die letzten Indigenen, die jetzt noch nicht entdeckt sind, denen sie bald das Leben nehmen.